sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Juni wollen wir uns mit etwas älteren Texten befassen, die wir vermuten aber auch im Juni noch interessant sind. Und zwar wollen wir beginnen mit einem Kommentar der Brandstifter. Dann wollen wir zum Mercosur schauen, zum Freihandelsabkommen zwischen südamerikanischen Staaten und der EU. Anschließend betrachten wir den Paragraphen 219a, also die Werbung für Abtreibung. Und abschließend schauen wir, nachdem wir letztes Mal uns mit dem bayerischen Polizeigesetz befasst hatten, zum kommenden geplanten niedersächsischen Polizeigesetz. In unserem ersten Artikel zu Brandstiftern, einem Kommentar aus der Taz, wollen wir uns befassen mit gesellschaftlichem Rassismus, der nicht nur vertreten wird durch die AfD. Und dieser Kommentar ist vom 19. Mai aus der Taz, wie gesagt, und er heißt immer noch ein Stückchen mehr. Palmer, Dobrindt und Lindner verschieben die Grenzen des Zulässigen und sie kommen sanftfütig daher, wie Brandstifter. Rassismus wird salonfähig. Dem müssen wir uns widmen und Sprachkritik für später aufheben. Die Brandstifter können nicht ernst meinen, was sie sagen, glaubt Biedermann und gewährt ihnen deshalb immer mehr Raum in seinem Haus, bis sie es anzünden und so die ganze Stadt zerstören. In dem berühmten Theaterstück von Max Frisch haben die Verbrecher ihre Taten angekündigt und der feige, denkfaule Bürger wollte es nicht wahrhaben, bis es zu spät war. Manche Werke der Literatur sind zeitlos, wie wir in diesen Tagen sehen. Das Tückische an den Brandstiftern ist, dass sie sanftfüttig daherkommen. Sie sagen schreckliche Dinge, aber sie tun es so wohlerzogen, dass Biedermann ihnen nichts Böses zutrauen kann. Christian Lindner, Vorsitzender der einst respektablen FDP, hat es für verständlich und gerechtfertigt erklärt, Ausländern selbst in der harmlosesten Alltagssituation mit Misstrauen zu begegnen. Das hat er so nicht gesagt und schon gar nicht so gemeint. Doch, das hat er genauso gesagt und genauso gemeint. Lindner hält es nämlich nicht für Zeichen einer psychischen Auffälligkeit, sondern für selbstverständlich, wenn Leute beim Brötchenkauf Angst haben, weil sie Rechtsstatus und Bildungsgrad anderer Kunden nicht kennen, die gebrochen Deutsch sprechen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt brachte sich mit dem etwas ungelenk formulierten Begriff einer Anti-Abschiebeindustrie ins Gespräch. Er kritisierte damit die Tatsache, dass viele Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die Möglichkeiten des Rechtsstaates nutzen, um diese Entscheidung anzufechten. Anders ausgedrückt, er hält es für unstatthaft, dass gesetzlich verankerte Rechte für alle Personengruppen gelten. Vielleicht könnte Dobrindt mit der Teilnahme an einem Integrationskurs unter besonderer Berücksichtigung der Verfassung geholfen werden. Boris Palmer, Politiker der Grünen und langjähriger Oberbürgermeister von Tübingen, fühlte sich kürzlich von einem Radfahrer mit dunkler Hautfarbe genervt. Der Typ sei mit nacktem Oberkörper, Kopfhörer und einer unglaublichen Dreistigkeit um die Leute rumgekurvt. Das gehöre sich für niemanden und für einen Asylbewerber schon dreimal nicht. Übrigens wusste Palmer nicht, ob der Raudi ein Asylbewerber war oder im Schwabenland geboren. Er vermutete einfach mal so vor sich hin und machte deutlich, dass sich Asylbewerber in jedem Fall dreimal besser zu benehmen haben als Einheimische. Möglicherweise ist in dem Integrationskurs für Dobrindt ja noch ein Platz frei. Inzwischen hat Palmer sich für seine Äußerungen entschuldigt. Ich würde das heute so nicht mehr sagen. Fein, dann ist ja alles in Ordnung, oder? Nein, nichts ist in Ordnung, gar nichts. Lindner, Dobrindt, Palmer und andere verschieben die Grenzen des gesellschaftlich Zulässigen. Ein Stückchen weiter, immer weiter, dann noch ein Stückchen. Die Brandstifter zündeln. Wie reagieren jene Teile der Gesellschaft darauf, denen Rassismus wahrlich zuwider ist? Sie füllen die Salzfässchen auf der Titanic, ganz sorgfältig. Wenn jemand das N-Wort ausspricht, zielgerichtet und in der berechtigten Hoffnung, dass über das hingehaltene Stöckchen gesprungen wird, dann schreien sie auf und lassen sich wochenlang mit der Diskussion darüber beschäftigen, ob, wann und wie das Wort vielleicht doch akzeptabel ist und wann, wie und warum nicht. Leute, die Titanic sinkt, vergesst die Salzfässchen. Rassismus wird salonfähig. Können wir Sprachkritik auf ruhigere Zeiten verschieben, bitte? Der Dachstuhl brennt bereits. Er muss gelöscht werden. Während rechte Regierungen dafür sind, dass die Grenzen für Menschen immer mehr geschlossen werden, sind sie andererseits aber dafür, dass die Grenzen für Waren immer mehr geöffnet werden. Hierfür ein aktuelles Beispiel sind die Verhandlungen der EU mit dem Mercosur, also Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay, Venezuela ist ja gerade suspendiert, zu einem Freihandelsabkommen eben mit diesen südamerikanischen Staaten. Und hierzu gibt es einen Artikel in den Lateinamerika-Nachrichten von April. Endspiel um den Mercosur. Europäische Union will Rechtsruck in Südamerika für Freihandelsabkommen nutzen. Die Europäische Union sieht sich fast am Ziel. Seit 1999 wird mit dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Nun soll der Vertrag so gut wie unterschriftsreif sein, verlautet es aus Brüssel. Klar ist, entweder wird im ersten Halbjahr unterschrieben oder die Hängepartie geht wegen der Wahlen in Brasilien 2018 auf unbestimmte Zeit weiter. Verbraucherschutz und Beschäftigteninteressen sind dabei nachrangig. Die Botschaft klingt bekannt. Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und dem gemeinsamen Markt des Südens, Mercosur, stehen kurz vor dem Abschluss. Das hieß es bereits 2003, bevor der Linksruck in Südamerika noch vor der Unterschrift unter das Freihandelsabkommen Gegenwind entfachte und die Verhandlungen bis 2015 fast durchgängig auf Eis lagen. Nun heißt es aus Brüssel über Berlin bis hin zu Buenos Aires und Brasilia, jetzt oder nie. Das hat einen simplen Grund. Erstmals seit Verhandlungsbeginn 1999 regieren in den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay neoliberale Regierungen. Auch die in Uruguay amtierende linke Frente Amplio ist da in der Außenwirtschaft keine Ausnahme. Und das 2012 als Vollmitglied zum Mercosur hinzugestoßene Freihandelshindernis Venezuela ist seit Ende 2016 suspendiert. So sehen die Verhandlungsführerinnen freie Fahrt für den Freihandel. Es gibt noch verbliebene Probleme, aber ich bin zuversichtlich, dass sie geregelt werden können, sagte EU-Handelskommissarin Cecile Malmström Ende Februar. Bis Ende Mai sei das Fenster für ein Abkommen noch offen, meinte argentinischer Außenminister Giorgio Faria. Danach würden die Verhandlungen über den Brexit in Europa und der Wahlkampf in Brasilien vor den Präsidentenwahlen im Oktober keinen Raum für Fortschritte mehr lassen. Und dass Wahlrisiken für den Vertragsabschluss, aber auch für Verträge generell bergen, ist seit Donald Trumps Absage an TTIP und die Kanada und Mexiko aufgezwungene Neuverhandlung von NAFTA offenkundig. Wie nah man einem Vertragsabschluss wirklich ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Beim G20-Finanzministertreffen Ende März in Buenos Aires meinte der argentinische Finanzminister Nicolas Dujovne, es bleiben nur wenige offene Punkte, während sein französischer Kontrapart Bruno Le Maire deutlich zurückhaltender war. Die Verhandlungen sind aus unterschiedlichen Gründen derzeit blockiert. Man kann einem Produzenten in der EU nicht plausibel erklären, dass er sich an die hohen Standards in Deutschland, Frankreich, Spanien oder Italien zu halten hat. Gleichzeitig importiert die EU dieselben Güter aus einem anderen Kontinent, wo diese Standards nicht gelten. Bisher verzichtet die EU in der Tat darauf, das im Binnenverhältnis geltende Vorsorgeprinzip zu verankern, mit dem verhindert werden soll, dass Schäden für Umwelt und Verbraucherinnen überhaupt erst entstehen. Bei der Welthandelsorganisation gilt dieses Prinzip nicht und dort wurde die EU schon wegen ihres Vorgehens gegen Gentechnik und Rindfleisch erfolgreich verklagt, auch von Mercosur-Staaten. Ohne Vorsorgeprinzip im Abkommen droht eine Wiederkehr solcher Niederlagen zu Lasten der Verbraucherinnen und Umwelt. Widerstand gegen ein Abkommen regt sich in der EU vor allem in Ländern wie Frankreich, Polen und Irland, deren starke Agrarlobbys die Konkurrenz der Südamerikaner für ihre Landwirtschaft fürchten. Dem Mercosur gehen hingegen die Vorschläge der EU zur Öffnung ihres Agrarmarktes bisher nicht weit genug. Auch die Aufstockung des Rindfleischexportkontingents von 77.000 auf 99.000 Tonnen für den Mercosur wird dort als unzureichend zurückgewiesen. Das entspräche nur wenig mehr als 1% der europäischen Rindfleischproduktion von rund 8 Millionen Tonnen jährlich. Eigenwerbung betreiben die lateinamerikanischen Produzentinnen jedoch nicht wirklich. Erst im März wurde in Brasilien erneut ein Gammelfleischskandal aufgedeckt, der dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes Joachim Ruckwied in die Karten spielt. Der Skandal habe gezeigt, dass die Lebensmittelsicherheit wegen mangelhafter Rückverfolgungssysteme in den Mercosur-Staaten nicht gewährleistet sei. Es kann weder in deutschem noch in europäischem Interesse sein, dass wir funktionierende heimische Märkte mit hohen Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutzstandards durch Importe von Produkten gefährden, bei denen die Einhaltung vergleichbarer Standards eindeutig nicht gewährleistet ist, schrieb Ruckwied an die Bundesregierung. Auch Greenpeace moniert, auf der Basis geleakter Papiere, die EU werde den Verbraucherschutz in dem Mercosur-Abkommen vernachlässigen. Die EU-Kommission versichert dem entgegen, der Verbraucherschutz werde durch den geplanten Freihandelspakt nicht gefährdet. Alle Produkte, die nach Europa geliefert werden, müssten auch weiterhin alle EU-Standards für Nahrungsmittelsicherheit erfüllen. Traditionell wird allerdings aus Südamerika nur hochwertiges und hochpreisiges Fleisch in die EU exportiert. Das Gabelfleisch dient der Resteverwertung und Profitmaximierung im Mercosur selbst. Nicht nur im Agrarbereich gibt es Differenzen. Verhandelt wird unter anderem noch über die Länge der Übergangsfristen, die bis zum vollständigen Abbau der Zölle für viele Produkte vorgesehen werden sollen. Im Gespräch sind 10 bis 15 Jahre für sensible Produkte. Große Teile der Industrie der Mercosur hätten im Wettbewerb sonst keine Chance. Besonders skeptisch äußert sich Alice Barcena, die Generalsekretärin der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik, kurz CEPAL. Der Mercosur sollte sich zuerst nach innen organisieren und Produkte mit Mehrwert innerhalb des Blocks erzeugen, bevor er mit der EU verhandelt, meint Barcena. Im Prinzip hat Barcena recht. De facto ist das vor einem halben Jahrhundert von der CEPAL propagierte Konzept der importsubstituierenden Industrialisierung auf nationalstaatlicher Ebene jedoch ebenso gescheitert wie eine vertiefte regionale Integration im Rahmen des Mercosur. Dies kam selbst in Zeiten der Linksregierung in Argentinien und Brasilien von 2003 bis 2015 nicht entscheidend voran. Für beide Länder ist als Agrarexporteur der Weltmarkt die Referenzgröße und deswegen eine Öffnung des EU-Marktes so attraktiv. Eine wünschenswerte regionale Wirtschaftsentwicklung à la CEPAL bleibt so aus. Den meisten Druck auf einen Verhandlungsabschluss auf südamerikanischer Seite macht die neoliberale Regierung von Mauricio Macri in Argentinien, die dieses Jahr auch noch die G20-Präsidentschaft von Deutschland turnusgemäß übernommen hat. Schon bei der Staffelübergabe zeigten sich Macri und die deutsche Kanzlerin Angela Merkel im besten Einvernehmen darüber, dass eine neue Offensive der Marktliberalisierung gestartet werden sollte und dass das EU-Mercosur-Abkommen bald unter Dach und Fach gebracht werden könnte. Bei den Verhandlungen geht es nicht um einen Pappenstiel. Der gemeinsame Handelsraum von EU und Mercosur würde etwa 800 Millionen Verbraucherinnen umfassen. Die vier Mercosur-Staaten erreichen zusammen eine Wirtschaftsleistung von umgerechnet etwa 2 Billionen Euro, was jenem von Frankreich entspricht. Mehr hat nur Deutschland mit gut 3 Billionen Euro zu bieten. Das Abkommen soll insbesondere den Export von Industriegütern nach Südamerika anfachen, für die es bislang eine Reihe von Hürden gibt. Wie immer gilt dabei die außenhandelspolitische merkantilistische Regel, im Ausland Märkte zu öffnen, um im Inland Beschäftigung und Einkommen zu sichern. Deutschland und die EU haben in Südamerika eine starke Position zu verteidigen, die historisch gewachsen ist. Für den Mercosur ist die EU der wichtigste Handelspartner mit einem Anteil von 21% am gesamten Außenhandel. Für die EU macht der Mercosur lediglich 2% ihres Außenhandels aus. Gleichzeitig ist die EU der größte ausländische Investor. Rund 380 Milliarden Euro haben europäische Unternehmen in den vier Ländern investiert, beinahe so viel wie in China, Russland und Indien zusammen. Kommt es zum Vertragsabschluss, gibt es wie immer Gewinnerinnen und Verliererinnen. In Südamerika droht vor allem der Verlust an Industriearbeitsplätzen. In der EU werden insbesondere klein- und mittelbäuerliche Betriebe dem Konkurrenzdruck nicht standhalten können. Die Gewinnerinnen bei Verhandlungsabkommen sind in erster Linie große Konzerne, die Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren. Macri weiß das und Merkel auch. In der Analyse und Kritik vom 15. Mai gibt es einen Artikel, den wir euch auf jeden Fall zu Gehör bringen wollen. Und dieser heißt Der Petz-Paragraph. Eine Handvoll Männer terrorisiert Ärztinnen, die Abtreibung anbieten. Doch der Protest gegen den Paragraph 218a wächst. Der Abtreibungsparagraph, Paragraph 218 Strafgesetzbuch, befindet sich im Abschnitt der Straftaten gegen das Leben gleich neben Mord und Totschlag. Dahinter der derzeit massiv diskutierte Paragraph 219a zur Werbung für den Abbruch einer Schwangerschaft. Er verbietet es, Schwangerschaftsabbrüche aus einem finanziellen Vorteil heraus anzubieten, sie anzukündigen oder anzupreisen, sowie darüber zu informieren. Eine Zuwiderhandlung kann mit einer Geldbuße oder einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren bestraft werden. Der Paragraph wurde im Nationalsozialismus eingeführt, um den arischen Volkskörper zu schützen. Man war der Ansicht, dass Frauen durch Informationen über Schwangerschaftsabbruch vermehrt abtreiben würden. Die Ärztin Christina Hähnel wurde im Jahr 2017 aufgrund des Vorwurfs, sie würde Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Website bewerben, verklagt. Am 24. November 2017 verurteilte sie das Gießener Amtsgericht zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro. Durch die Anklage gegen die Ärztin wurde die Diskussion um den umstrittenen Paragraphen neu entfacht. Es war damit nicht das erste Mal, dass Christina Hähnel angeklagt wurde. Auch andere ÄrztInnen sind von Klagen betroffen. Im Gegensatz zu ihnen hat Hähnel allerdings nach der Klage und der darauffolgenden Verwarnung den Hinweis nicht von ihrer Homepage genommen. Schon im Vorfeld hatte sie angekündigt, notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Im Falle eines Freispruchs läge dann ein Präzedenzfall vor, der maßgeblich für zukünftige Urteile wäre. Der Prozess gegen sie ist als ein politischer Prozess zu sehen. Genau deshalb schlägt die Debatte so hohe Wellen. Eine wachsende Rolle spielen darin Abtreibungsgegner, die sich selbst als Lebensschützer und Abtreibung als Mord bezeichnen. Am 10. April 2018 erscheint in der Taz ein Interview mit dem Abtreibungsgegner und selbsternannten Aktivisten Markus Krause, der gezielt ÄrztInnen, die öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren, anzeigt. Er gibt zu, auch bezüglich der Informationen auf der Homepage von Christina Hähnel das Gericht kontaktiert und dort Druck ausgeübt zu haben. Abtreibungsgegner sind in großen Netzwerken und Gruppen organisiert, aber oft auch, wie Markus Krause, als Einzelpersonen im Internet aktiv. Argumentativ stützen sich Abtreibungsgegner häufig auf religiöse Argumente und gehen so weit, von einem Baby-Holocaust zu sprechen. Auch abseits fundamentalistischer Akteure werden die Bedürfnisse von Frauen oft ins Lächerliche gezogen. Dabei wird häufig ein Bild erzeugt, das impliziert, sie würden Abtreibungen leichtfertig vornehmen. Der Taz-Artikel ist ein gutes Beispiel dafür, wie Diskussionen um das Informationsverbot und das generelle Abtreibungsverbot verschwimmen, wenn Abtreibungen an sich in Frage gestellt werden. Mit dem Prozess gegen Christina Haenel erreichte der Diskurs um den Paragraphen 219a wieder verstärkt die politischen Parteien. Grüne, Linke und die FDP fahren zurzeit eine klare Linie. Sie fordern das Ende des Paragraphen 219a. Demgegenüber stehen CDU, CSU, die am Paragraphen mit dem Argument festhalten, dass eine Abschaffung einer Kommerzialisierung und Werbeanzeigen für Abtreibungskliniken Tür und Tor öffnen würde. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, zeigt keinerlei Verständnis für die Proteste gegen den Paragraphen 219a und für die Bedürfnisse vieler Frauen. Spahn warf bereits in der Diskussion um die Pille danach Frauen vor, sie würden die Präparate wie Smarties einwerfen. Die SPD forderte Ende April von der Union bis zum Herbst diesen Jahres eine gemeinsame Lösung für die Regierung der Großen Koalition auszuarbeiten. Gestritten wird darüber, ob der Paragraph gestrichen, nur teilweise verändert oder komplett erhalten werden soll. Währenddessen reichten die Bundesländer Berlin, Bremen, Hamburg, Thüringen und Brandenburg beim Bundesrat Anträge zur Streichung des Paragraphen ein. Am 27. April 2018 debattierte der Bundesrat, die Debatte blieb aber ohne Ergebnis. Bereits Ende 2017 war der Paragraph Thema im Bundesrat. In seiner Rede im Dezember erklärt Berlins Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen den Paragraphen 219a für vollständig entbehrlich. Währenddessen wächst der Protest von zivilgesellschaftlichen und explizit feministischen Initiativen. Eine Petition von Christina Haenel für ein Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch wurde von über 155.000 Menschen unterstützt. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung hat die Kampagne Weg mit 2019a gestartet. Das Ziel, den gesellschaftlichen Druck zur Abschaffung des Paragraphen zu erhöhen. Das Bündnis fordert mit der Kampagne das Ende der Entmündigung von Frauen durch beide Paragraphen und die Abschaffung der Zwangsberatung und sammelt Spenden für angezeigte ÄrztInnen. Ein breites Bündnis aus mehreren Verbänden forderte im April Paragraph 2019a StGB aufheben, in einem offenen Brief an den Bundestag. Vertreten sind hier Frauenorganisationen, der Deutsche Juristinnenbund, Pro Familia und viele mehr. Sie betonen die Forderung, dass ÄrztInnen ohne Risiko vor Strafverfolgung darüber informieren dürfen, wie, wo und durch wen straflose Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. Es geht um ein Informationsrecht für Betroffene und eine Rechtssicherheit für ÄrztInnen. Christiane Reckmann vom Bündnis erklärt, Frauen haben ein Recht auf reproduktive Selbstbestimmung. Neben den vielen Protestaktionen melden sich auch immer mehr betroffene Frauen zu Wort und beschreiben in Blogs, Videos und Artikeln ihre Erfahrungen zum Thema Schwangerschaftsabbruch und die Hürden, denen sie dabei begegnen. Klar ist, es gibt so viele Möglichkeiten, damit umzugehen, wie es Frauen gibt. Keinesfalls müssen Frauen die Entscheidung zwangsläufig bereuen oder leichtfertig treffen. Abtreibungen sind in Deutschland nicht legal und können laut Gesetz Geldstrafen oder Freiheitsstrafen mit sich bringen. Gelten aber unter bestimmten Voraussetzungen als straffrei. Die erste Voraussetzung ist, dass der Abbruch innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen vorgenommen wird. Vorgeschrieben ist außerdem eine Beratung in speziellen Einrichtungen. Die stellt für viele Menschen eine große Herausforderung dar, denn sie müssen mit fremden Personen über ihre persönliche und intime Situation sprechen. Oft sehen sie sich hier in einer Rechtfertigungslage und können nur auf Verständnis hoffen. Zwischen dem Beratungstermin und dem Eingriff müssen 3 Tage liegen, in denen die Entscheidung überdacht werden soll. Bereits diese Reglementierungen sind eine Bevormundung von Frauen und ein heftiger Eingriff in deren selbstbestimmte Entscheidungen. Bereits seit dem Jahr 1971 steht der Paragraph 218 Abtreibung unter Strafe. Weil ÄrztInnen aufgrund des Paragraphen 219a nicht selbst darüber Auskunft geben können, dass sie neben anderen medizinischen Untersuchungen und Operationen auch Schwangerschaftsabbrüche anbieten, finden Frauen bei Recherchen hier auch nicht die gesuchten Informationen. Das hat zur Folge, dass fundamentalistische Abtreibungsgegner hier im Grunde Informationshoheit innehaben. Auf Homepages hetzen sie gegen ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und veröffentlichen deren Namen und Praxis. Ironischerweise finden Frauen auf der Suche nach Informationen oftmals gerade hier die Daten der ÄrztInnen, die sie benötigen. In der Kampf um die besten Plätze in der AK 636 beschrieb Tina Reis, wie Lebensschützer den Bedarf an Informationen nutzen, um gezielt ihre Inhalte auf Seiten zu verbreiten, auf die Betroffene bei ihrer Suche stoßen. Sie verwenden dabei Methoden zur Suchmaschinenoptimierung und verwenden häufig genutzte Suchbegriffe, um sich Klicks zu sichern und in der Suchmaschine bei den Einträgen weit oben zu landen. Nicht selten stehen nach solchen Veröffentlichungen AbtreibungsgegnerInnen vor den Praxen von ÄrztInnen, um gegen den angeblichen Mord an dem ungeborenen Leben zu protestieren. Das belästigt die ÄrztInnen und soll sie einschüchtern. Erst recht belastend ist das für die betroffenen Frauen selbst, die sich gegenüber Unbekannten für eine sehr private Entscheidung rechtfertigen sollen und bei den sogenannten Protesten mitunter körperlich angegriffen werden. Aus diesen Gründen geben Beratungsstellen, die die vom Gesetz vorgeschriebene Schwangerschaftskonfliktberatung anbieten, nur sehr ausgewählt die Nummern der ÄrztInnen weiter. Die Situation wäre für alle Beteiligten erträglicher, wenn Ärztinnen oder medizinische Beratungen die Informationen selbst publik machen könnten, anstatt der Kriminalisierung ausgesetzt zu sein. Der Paragraph 219a hindert Betroffene in einer ohnehin schon schwierigen Situation daran, Informationen zu erhalten. Eine freie Ärztinnenwahl wird dadurch fast unmöglich. Bei einem Schwangerschaftsabbruch gibt es unterschiedliche Arten der Behandlung. Diese können jedoch erst bei dem Besuch einer Ärztin genauer in Erfahrung gebracht werden. Das Informationsverbot verhindert hier ganz klar eine professionelle Aufklärung und wird deshalb zu Recht seit vielen Generationen von Frauenbewegungen kritisiert. In einem 1976 erschienenen Buch der Frauenaktion Dortmund heißt es, da uns Frauen kein Recht darauf zugestanden wird, zu entscheiden, wann und wie viele Kinder wir haben wollen, das heißt auch kein Recht auf Abtreibungsmöglichkeit, werden wir erst gar nicht informiert. Frauen benötigen endlich uneingeschränkten Zugang zu Informationen, um selbstbestimmte Entscheidungen treffen zu können. Nicht nur das Werbe- und somit Informationsverbot schränkt Frauen in ihrer Lebensführung ein. Der Paragraph 219a ist nur ein Teil der frauenfeindlichen Gesetze zum Thema Schwangerschaftsabbruch und gehört endlich ersatzlos gestrichen, damit Frauen selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden können. Auf Betreiben der Bundesregierung soll es in allen Bundesländern neue Polizeigesetze geben. Bayern hat ja hier schon eins verabschiedet und dadurch eine wahre Klagewelle ausgelöst. Und das nächste Bundesland, das sich nun daran macht, ist Niedersachsen. Dieses wollen wir nun genauer betrachten, dieses Polizeigesetz, und zwar mit einem Artikel von Netzpolitik.org vom 19. Mai. Da steckt drin: Übersicht zum neuen Polizeigesetz in Niedersachsen. Niedersachsens Landesregierung legt einen Entwurf für ein neues, deutlich schärferes Polizeigesetz vor. Die Exekutive darf damit schon bei bloßem Verdacht auf schwere Straftaten elektronische Fußfesseln anordnen und mehr Video überwachen. Bürgerrechtler mobilisieren dagegen und zeigen in einer anschaulichen Übersicht alle Verschärfungen. In Niedersachsen haben die Regierungsparteien CDU und SPD ihren Entwurf für ein neues Polizeigesetz vorgelegt. Das wäre wohl der richtige Zeitpunkt, um Verbesserungsvorschläge einzubringen. Doch leider ist der Gesetzentwurf für Laien kaum verständlich. Darum hat der Bürgerrechtler Michael Eberling nun gemeinsam mit Mitstreitern eine Übersicht erstellt, die am 15. Mai auf der Plattform Freiheitsfu veröffentlicht wurde und hier zugänglich ist. In einer Tabelle werden die vorgesehenen Änderungen der polizeilichen Befugnisse gegenüber dem derzeitigen gültigen Polizeigesetz aufgeschlüsselt. Fußfessel für Verdächtige. Mit dem neuen Gesetz will die niedersächsische Landesregierung der Polizei erhebliche neue Befugnisse erteilen. Künftig reicht etwa ein Verdacht schon für harte Maßnahmen. So kann die Polizei bei Fällen von schweren organisierten Gewaltstraftaten oder Terrordelikten die Verdächtigen dazu verpflichten, elektronische Fußfesseln zu tragen. Auch darf die Polizei bereits bei Verdacht auf nicht geringfügige Ordnungswidrigkeiten unter bestimmten Voraussetzungen Videoüberwachung im öffentlichen Raum einsetzen. Auch das Abhören von Telefongesprächen und Abfangen von E-Mails und Chatnachrichten wird neu geregelt. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, SPD, sagt zum Zweck der Änderung: Schwerpunkt dieses Gesetzes sind gesetzliche Änderungen, die der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus dienen und die geeignet sind, die präventive Bekämpfung und Abwehr des islamistisch motivierten Terrorismus zu stärken und zu verbessern. Wissen, was drin steht. Der Bürgerrechtler Michael Eberling und die Mitglieder der Braunschweiger Ortsgruppe des Vereins Zivilte Courage werfen der schwarz-roten Landesregierung vor, keine verständliche Zusammenfassung der Änderungen vorzulegen. Das verhindere Kritik am Gesetz. Der Gesetzentwurf sei für Bürgerinnen und Bürger ohne juristische Ausbildung völlig unverständlich. Darum haben die Bürgerrechtler selbst eine übersichtliche Gegenüberstellung der neuen und alten polizeilichen Befugnisse erstellt. Dabei berücksichtigen sie nicht nur das geplante Gesetz gegenüber dem gültigen Gesetz, sondern auch den ersten internen Entwurf vom Januar diesen Jahres, der auf Freiheitsfuhr geleakt wurde. Das erlaubt den Blick darauf, welche Änderungen in den viermonatigen Regierungsverhandlungen wieder verworfen wurden und welche seit Januar dazu kamen. Protestbündnis nach bayerischem Vorbild. Der niedersächsische Entwurf für ein neues Polizeigesetz geht voraussichtlich im August in die zweite Lesung und soll im Herbst verabschiedet werden. Die Jugendgruppen der SPD, FDP und Grünen haben bereits eine gemeinsame Presseerklärung mit Kritik am Gesetz rausgegeben. Zuletzt wurden in Bremen und Bayern sehr erfolgreich gegen die dortigen Polizeigesetze mobilisiert. Ein breites Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Journalistenverbänden hatten in München etwa 40.000 Menschen im Protest auf die Straße geholt. Das Gesetz wurde trotz der erheblichen Proteste im Bayerischen Landtag beschlossen. Die genaueren Erläuterungen, die ihr jetzt hört, zu dem niedersächsischen Polizeigesetz stammen von der neu erstellten Seite freiheitsfu.de, also freiheits und dann foo.de, in einem geschrieben ansonsten. Rise of the Police, der Gesetzentwurf für das neue Polizeigesetz Niedersachsens kryptisch und unlesbar. Innenministerium verweigert weitere Aufklärung, Wir veröffentlichen zusammen mit Digital Courage Braunschweig eine übersichtliche Gegenüberstellung der alten und der geplanten neuen Regelungen. Wie verhindert man Kritik und Protest an einem neuen Gesetz? Indem man den Gesetzentwurf so verfasst, dass ihn so gut wie niemand verstehen und interpretieren kann. Nach diesem Schema scheint die in Niedersachsen seit letztem Jahr von SPD und CDU geführte Landesregierung zu verfahren, um ein neues niedersächsisches Polizeigesetz, NPOG, erfolgreich verabschieden zu können. Haben wir noch im Januar eine Gegenüberstellung, Synopse, des bisherigen Polizeigesetzes zum damaligen Stand des NPOG, also niedersächsischen Polizeigesetzentwurfs, vom 19.01.2018 liegen können, hat die Regierung nun einen Gesetzentwurf veröffentlicht, der beim Lesen, falls man ihn überhaupt als lesbar bewerten möchte, auf keinster Weise klarmacht, welche Änderungen da nun tatsächlich vorgenommen werden sollen. Das niedersächsische Innenministerium verweigert uns die Herausgabe jeglicher weiterer Dokumente aus dem Gesetzgebungsverfahren, welche möglicherweise für den Bürger in leichter verständlicherer Form das Wesen und den genauen Gehalt des neuen Polizeigesetzes vor Augen führen könnten. Das ist eine der aus dem Januar stammenden Synopse auch zum aktuellen Stand des Gesetzentwurfs gibt, ist sehr wahrscheinlich. Aber die wird eben nun einfach unter Verschluss gehalten. Genaues weiß man nicht, denn das niedersächsische Innenministerium verweigert uns selbst auf die Frage die Antwort, ob es denn so eine Synopse gibt oder nicht. Aus der Synopse wird nicht nur deutlich, dass die Polizei zum Verfolger von Gedankenverbrechen ausgebaut werden und mehr denn je geheimdienstlich und verdeckt agieren können soll und dadurch das aus historischer Erfahrung heraus postulierte Trennungsgebot weiter zersetzt. Es wird auch deutlich, dass die Große Koalition Niedersachsens keine Scheu hat, selbst nach der ersten Kritik aus dem Januar noch eins draufzusetzen und weitere verschärfende Elemente neu in den Gesetzentwurf eingeführt hat. Ein paar Beispiele. Die zulässigen Anwendungsfälle zum Einsatz der elektronischen Fußfessel werden ausgeweitet. Die in diesem Zusammenhang erfasst sehr sensiblen Daten des Gefesselten werden nicht mehr als besonders sicherungswürdig bewertet. Die Videoüberwachung von Gefangenen wird nicht nur eingeführt, sondern deren Begründungskatalog inhaltlich wesentlich erweitert. Persönlichkeitsrechtlich höchst fragwürdig. Der Zeitraum richterlich begründeter Untersuchungshaft für unbestimmte Fälle wird von 4 auf 6 Tage erhöht. Deutliche Reduzierung der Bedingungen, unter denen die Polizei Aufzeichnungen privat oder gewerblich betriebener Videoüberwachungskameras einsehen kann und die Herausgabe der Daten erzwingen kann. Erleichterung der Bedingungen, unter denen eine Telekommunikationsüberwachung, Abhören von Telefon, Abfangen von E-Mails, Mitlauschen und Lesen von Chats und Messenger-Nachrichten zulässig sein soll. Ebensolche Erleichterung der Bedingungen, unter denen der große Lauschangriff auf Wohnungen, Abhören mittels Wanzen und Co. zulässig sein soll. Einführung einer Ausschlussklausel, nach der der Einsatz von verdeckt, also heimlich agierenden Polizeispitzeln unter bestimmten, möglicherweise dehnbaren Bedingungen nicht mehr durch einen Richter genehmigt werden muss. Streichung der sinnvollen Klausel, wonach Menschen, die bereits bekundet haben, aus einer kriminellen Szene aussteigen zu wollen und ein entsprechendes Ausstiegsangebot der Behörden angenommen haben, grundsätzlich nicht mehr als Polizeispitze angeworben oder eingesetzt werden dürfen. Eine gänzliche Streichung von Regularien und Bedingungen, die zur Führung von Polizeispitzeln angedacht gewesen sind. Ebenso vollständige Streichung der Vorgabe, dass Polizeispitzel, die im Verdacht stehen, im Zuge ihrer Spitzeltätigkeit eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen zu haben, nicht weiter als Spitze eingesetzt werden dürfen. Einführung der neuen Erlaubnis für die Polizei, Polizeispitzel im Einzelfall sogar ohne vorherige richterliche Genehmigung einsetzen zu dürfen. Es soll zukünftig nicht mehr festgehalten werden, ob Rasterfahndungen zu einem Ergebnis geführt haben oder nicht. Der Einsatz von Tasern, Elektroschockerpistolen bzw. im euphemistischen Behördendeutsch als Elektroimpulsgeräte bezeichnet, werden nicht nur ausdrücklich erlaubt. Taser sollen sogar durch eine neue, der Reihenfolge polizeilicher Waffen als erstes einzusetzende Mittel noch vor dem Schlagstock definiert werden. Hilfspolizisten sollen anders als zunächst geplant nun doch gesetzlich das Knüppeln mit dem Polizeischlagstock in bestimmten Situationen erlaubt werden. Nochmals zur ausdrücklichen Klarstellung. Die vorgenannten Punkte betreffen ausschließlich die zusätzlichen Verschärfungen, die im jetzigen Gesetzentwurf gegenüber dem internen Entwurf vom 19.01.2018 eingebracht worden sind. Die Aufzählung ist nicht vollständig und berücksichtigt vor allem nicht die viel umfassendere Kritik am Grundgerüst des niedersächsischen Polizeigesetzentwurfs. Hierzu ist eine deutlich umfangreichere Detailkritik notwendig. Ist es ganz schön erstaunlich, nach dem NSU-Skandal, nach dem Skandal um Amri, der genauso wie das NSU-Kerntrio, wie es so genannt wird, von V-Leuten umstellt war regelrecht, wäre es eigentlich sinnvoll, Gesetze zu verabschieden, die die Polizei, die den Staatsschutz, den V-Schutz mehr kontrolliert, aber erstaunlicherweise ist genau das Gegenteil der Fall. Unser Unverständnis hierüber werden wir auch weiter in unseren kommenden Sendungen ausdrücken und die Versuche, neue Polizeigesetze unter anderem zu verabschieden, weiterhin kommentieren. Soweit der linke Medienspiegel im Juni. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de und tschüss.